Skelettgeschichten. Wenn Archäologen Menschenskelette aus unserer frühen Vergangenheit finden, erkennen sie oft deutliche Unterschiede zwischen Jägern und Sammlern und den Bauern. Die Skelette von Jägern und Sammlern sind meistens größer. Sie haben mehr Zähne und weisen weniger Spuren von Krankheiten und Hunger auf. Die Gerippe von Bauern sind eher kleiner, ihre Gebisse lückenhafter und die Knochen von Hunger und Krankheiten gezeichnet. Bei vielen ist die Wirbelsäule gekrümmt und der Hals und die Knie sind kaputt. Stell dir vor, das Skelett eines Bauern und das eines Jägers und Sammlers begegnen sich irgendwo, vielleicht im Labor eines Archäologen. Dann könnte ihr Gespräch ungefähr so ablaufen. »Hey, Kumpel«, sagt Sammlergerippe, das Skelett des Jägers und Sammlers. »Was ist mit deiner Wirbelsäule und deinen Knien passiert? Du und deine Bauernfreunde, ihr seht ja fürchterlich aus.« »Das kommt von der schweren Arbeit«, antwortet Bauernschädel, das Skelett des Bauern. »Rutsch du mal den ganzen Tag auf Knien über ein Feld und rupfe Unkraut. Dann schauen wir mal, wie du aussiehst.« »Und wieso fehlen dir so viele Zähne?«, fragt Sammlergerippe. »Und merkwürdig klein bist du auch.« »Ach, das ist eine lange Geschichte«, seufzt Bauernschädel. »Hauptsächlich liegt's wohl daran, dass unsere Ernährung lausig war. Ihr habt euer Leben lang gejagt und gesammelt und habt alle möglichen unterschiedlichen Dinge gegessen. Nüsse zum Beispiel, oder Schildkröten, oder Pilze und Kaninchen und...« »Schon gut, ich hab's kapiert. Wir Bauern waren so sehr damit beschäftigt, Unkraut zu jäten, Gräben zu buddeln und Mauern zu bauen, dass wir keine Zeit zum Nüsse sammeln und Kaninchenjagen hatten. An Feiertagen haben wir mal ein Schaf geschlachtet und gegrillt, aber sonst haben wir eigentlich nur Weizenbrot, Getreidebrei oder Mehlsuppe gegessen. Dazu höchstens mal ein paar Erbsen oder ein Stück Käse.« »Hört sich ziemlich eintönig an.« »Du sagst es. Aber das ist noch nicht alles. Zu Lebzeiten war es mir gar nicht bewusst. Doch jetzt, als Skelett, weiß ich, wie ungesund es war, jeden Tag nur Weizen zu essen. Weizen enthält nicht alle Vitamine und Mineralien, die der Körper braucht, um stark und gesund zu bleiben. Außerdem schadet zu viel Weizen den Zähnen. Deshalb habe ich nur noch zwei.« »Da bin ich ja froh, dass ich beim Jagen und Sammeln geblieben bin«, ruft Sammlergerippe. »Guck, ich hab noch alle meine Zähne. Naja, bis auf einen. Den habe ich mir ausgeschlagen, als ich von einem Pistazienbaum gefallen bin. Aber mal im Ernst, eure Schufterei muss euch doch auch Vorteile gebracht haben. Habt ihr wenigstens genug von eurem Getreide produziert? Ordentliche Haufen?« »Das haben wir«, bestätigt Bauernschädel stolz.